Schön. Okay. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Yücel. Ich bin der diensthabende Arzt auf dieser Station und möchte mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie einverstanden? Ja. Bevor wir Ihren aktuellen Beschwerden kommen, möchte ich ein paar zu Ihrer Fragen zu Ihrer Person stellen. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Hannelore Walter. Könnten Sie bitte Ihren Namen buchstabieren? Ja, Hannelore schreibt sich HANNELORE. Hannelore, ich bin eine Frau. Okay. Der Nachname Walter, WALTER. Okay, Frau Walter, wie alt sind Sie? 55 Jahre. Und wann sind Sie genau geboren? Am 21. Mai 1968. Hundertachtundsechzig. Ja. Okay, darf ich fragen, wie groß Sie sind und wie viel Sie wiegen? 1,61 Meter und Ja. 82 Kilo. Okay, Frau Walter, was führt Sie zu uns? Ja, so seit 2 Stunden fühle ich mich gar nicht gut. Da ist mir schlecht. Ich habe Übelkeit und habe auch einmal erbrochen. Und ich habe so ein starkes Druckgefühl, so oben im Bauch und hinterm Brustbein. Sie haben starken Brustschmerzen, oder? Ja, mehr Druck, mehr so ein Druck. starker Druck. Druckgefühl, Im Oberbauch und hinter dem Brustbein. Oberbauch und hinter dem Brustbein. Und gleichzeitig haben Sie auch Schmerzen oder haben Sie nur Druckgefühl? Ja, auch etwas Schmerzen, aber Hauptsache ist ein starker Druck. Okay, haben Sie Atemnot? Ja, so etwas Luftnot habe ich auch, ja. Also, aber der Druck, dieses Druckgefühl und die Übelkeit, das steht im Vordergrund. Okay, verstehe. Haben Sie Herzrasen, Herzstolpern? Ja, ich habe bemerkt, dass der Puls etwas unregelmäßig war. Okay, strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Vielleicht so ein bisschen so nach oben hier, so Richtung Hals, aber am meisten sind sie hinter dem Brustbein und dem Oberbauch. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten, 10 stärksten Schmerzen entspricht? Ja, ich würde sagen 5 bis 6. Okay, Frau Walter, ich würde gern unsere Gespräch unterbrechen und ich würde gern Ihre vitalen Parameter überprüfen. Sind Sie einverstanden? Ja. Okay, ich kontrolliere Ihre Puls und Sauerstoffsättigung und ich möchte auch Ihnen ein EKG einschließen. Ja. Okay. Okay, Frau Walter, wir können weitermachen. Haben Sie Sodbrennen? Nein, nicht. Manchmal habe ich Sodbrennen, aber jetzt heute nicht besonders viel. Aber manchmal habe ich das schon, aber jetzt nicht schlimm. Heute ist das nicht toll. Okay. Treten Ihre Beschwerden bei der Belastung oder auch in Ruhe auf? Ja, das ist jetzt ja erst seit 2 Stunden. Und das war so direkt beim Frühstück. Da habe ich mich nicht groß belastet, aber So vor einigen Wochen hatte ich sowas Ähnliches schon mal, aber das war nicht so stark. Wie viel Stunden oder Minuten hat damals diese Beschwerden gedauert? Na, auch so 2, 3 Stunden. Auch 2 Stunden. Okay. Wissen Sie, was hat sich diese Beschwerden ausgelöst? Das weiß ich nicht. Ich habe ja beim Frühstück gesessen und da wurde das plötzlich so, dass ich dieses Druckgefühl kriegte, die Übelkeit kriegte. Das war beim Frühstück. Was haben Sie beim Frühstück gegessen? Ach, normal. Ich esse morgens da immer eine Scheibe Toastbrot und eine Tasse Tee trinke ich. Ich frühstücke normalerweise nicht viel. Okay. Okay. Haben Sie Bauchschmerzen? Nein, Schmerzen nicht. Nur dieser Druck so, auch so im Oberbauch, Brust, Bein und hier an den Rippen oben. Ja, da ist aber richtiger Schmerz im Bauch, habe ich nicht. Okay. Sind Schmerzen immer da oder treten sie hin und wieder auf? Nein, die sind eigentlich jetzt immer da. Immer da. Und tritt die Atemnot nur bei Belastung auch in Ruhe auf? Ja, ich habe mich, seitdem das angefangen hat, vor 2 Stunden, habe ich mich gar nicht groß belastet, habe ich mich nicht getraut. Ich habe ruhig im Sessel gesessen und als das nicht besser wurde, sind wir dann hier in die Klinik gefahren. Sie haben gut gemacht. Haben sich Ihre Beschwerden im Laufe der Zeit verschlechtert? Nein, die sind ziemlich gleich geblieben. Haben Sie dagegen etwas eingenommen, wie Medikamente? Also mein Mann ist ja herzkrank und der hatte so ein Spray. Ja. Da hat er gesagt, probier mal dieses Spray aus und das habe ich in den Mund gesprüht. Und ich glaube, es ist danach etwas besser geworden, aber nur etwas. Okay, etwas, ein bisschen hat das geholfen. Ja. Okay. Aber eben nicht ausreichend. Okay. Haben Sie Fieber, Frau Walter? Nein. Stuhlverlust nach Schweiß? Nein, habe ich nicht. Sie haben gesagt, ist Ihnen momentan übel, auch Ja. schwindelig. Ja. Und einmal haben sie schon erbrochen. Einmal habe ich erbrochen. Das war so. Direkt, ja, nach dem Frühstück sozusagen. Da war eben wieder das, was ich gerade gegessen habe, ist dann wieder rausgekommen. Toastbrot und der Tee. Okay, könnten Sie bitte erklären, wie sieht die erbrochen aus? Ja, das war eben Toastbrot, das, was ich gerade vorher gegessen hatte. Fest, ja, Rest essen. Ja, Reste essen. Aber es war nicht irgendwie andere Farbe, kein Blut oder so. Okay. Haben Sie Husten? Ja, ich habe etwas chronischen Husten, weil ich rauche. Seit wann haben Sie Husten? Ja, immer mal wieder schon in den letzten Jahren. Mein Mann sagt, mein Arzt sagt, das ist Raucherhusten. Raucherhusten, okay. Und haben Sie dabei auch Auswurf bemerkt? Manchmal kommt so ein bisschen Schleim raus, aber der sieht vielleicht so weißlich aus, manchmal ein bisschen gelb, aber ich schaue mir den Schleim oft nicht an. Okay, Frau Walter. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt Gewicht abgenommen oder zugenommen? Ach, ich wiege jetzt ja 82 Kilo, das ist ja viel zu viel, sagen alle. Ich habe so in Ein den bisschen, letzten ja. Jahren habe ich ziemlich Gewicht zugenommen. Sagen wir mal so, in den letzten 10 Jahren habe ich so 12 Kilo zugenommen. Aber abgenommen habe ich in letzter Zeit nicht. Wie ist Ihr Appetit? Ja, der ist sehr gut. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Wie Wasser. fehlende Wasserlassen oder? Ich muss in der Regel zweimal nachts auf die Toilette Wasser lassen. Tagsüber ist das soweit in Ordnung. Stuhlgang ist regelmäßig. Das habe ich keine Probleme. Können Sie gut schlafen, einschlafen oder durchschlafen? Ja, eigentlich ganz gut. Ja. Okay, Sie müssen in der Nacht mindestens zweimal auf Toilette Ja, gehen. zweimal muss ich auf Toilette gehen, weil trinke ich abends noch relativ viel Mineralwasser und Tee. Ja, zweimal. Okay, wie viele Kissen brauchen Sie zum Schlafen, Herr Frau Walter? Oh, mindestens ein Kissen, manchmal noch ein kleines dazu. Okay, leiden Sie an Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus oder erhöhte Blutfette, Frau Ja. Walter? Was Sie genannt haben, habe ich alles. Ich habe hohen Blutdruck. Seit wann haben Sie? Ja, seit circa, ich schätze, 12 Jahren. Da nehme ich ein Medikament ein. Welche Medikamente nehmen Sie dagegen Das ein? Medikament heißt, Moment, Candesartan 8 steht dahinter. 8 Milligramm. Nehme ich Einmal täglich oder? eine Tablette morgens und eine halbe Tablette abends. Okay, gut. Und haben Sie noch Diabetes mellitus? Ja, also Zucker habe ich seit 8 Jahren. Und dann nehme ich auch eine Tablette Metformin. 850 steht dahinter. Eine Tablette morgens und eine Tablette abends. Okay. Und dann habe ich noch hohe Blutfette und hohes Cholesterin. Dann nehme ich auch eine Tablette ein, die nehme ich abends. Welche Medikamente? Ist Atorvastatin oder Moment, muss ich nachschauen. Rosuvastatin heißt das. Rosuvastatin? Und 20 steht dahinter. 20 Milligramm. Und einmal Abend, oder? Einmal abends, ja. Okay. Ist Ihnen noch andere Vorerkrankungen bekannt, Frau Walter? Ja, Wie? vor 3 Jahren wurde ich zum ersten Mal meine Netzhaut behandelt. Da hat der Augenarzt festgestellt, das kommt wohl vom Zucker, dass meine Netzhaut Schaden hat und da wurde ich schon zweimal gelasert. Okay, verstehe. Und haben Sie noch andere Vorerkrankungen? Ja, ich bin operiert worden. Als Kind hatte ich Blinddarmoperationen und vor 6 Jahren wurde meine Gallenblase entfernt wegen Gallensteinen. Vor 6 Jahren. Wegen Gallenstein und als Kind war Blinddarm. Da war ich Blinddarmoperation. vielleicht, ich weiß nicht genau, 8 oder 9 Jahre alt. Haben Sie noch andere Operationen, Frau Nein, Walter? nein, keine anderen Operationen. Okay. Sind Ihnen Allergien bekannt oder Unverträglichkeit gegen Medikamente oder Nahrungsmittel? Ist mir nicht bekannt. Okay. Ich würde gerne ein paar Fragen über Ihre Gewohnheit stellen. Rauchen Sie? Ja, ich rauche seit ungefähr 25 Jahren, 20 Jahren, ungefähr eine halbe Schachtel pro Tag. 20 oder 25? Ich weiß es nicht mehr genau. Das war nach der Geburt der Tochter, habe ich angefangen zu rauchen. Also 25 Jahre ungefähr, nicht ganz 25 Jahre. Okay, 25 Jahren, halbe Packung Zigaretten. Ja, wie Sie wissen, ist diese Zigaretten ein bisschen viel. Sie Ja, sagt meine aufhören oder auch, sagt reduzieren. mein Arzt auch, und meine Tochter sagt das auch, aber es fällt mir schwer, davon runterzukommen. Ja, wir können auch dafür Ihnen helfen, wenn Sie wollen. Okay, ich überlege mir das. Okay, ja, gerne. Und trinken Sie regelmäßig Alkohol, Frau Walter? Na, ich vielleicht einmal in der Woche. Zweimal in der Woche trinke ich ein Glas Wein, aber das ist nicht, ich trinke nicht jeden Tag Alkohol. Ein Glas Wein. Ja. Okay. Nehmen Sie bitte nicht persönlich, das ist eine unangenehme Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Nein, habe ich nicht. Und haben Sie auch nicht gehabt in Nein. Vergangenheit? Okay, gut. Was machen Sie beruflich, Frau Walter? Ich bin Bankangestellte. Haben Sie Stress bei der Arbeit? Nein, nein. Die Arbeit ist gut organisiert und ich brauche nicht am Wochenende zu arbeiten und Sehr schön. nein, da habe ich keinen Stress. Sehr schön. Darf ich Ihr Familienstand fragen? Ja, ich bin verheiratet und ich habe eine Tochter, die ist 25 Jahre alt. Die hat auch leider schon Probleme mit dem Übergewicht. Übergewicht. Okay. Sind Ihre Eltern noch am Leben? Die Mutter ist 80 Jahre alt. Die ist soweit noch ganz gesund. Sie hat etwas Gelenkrheuma und sie hat Alterszucker. Ja, und der Vater, der ist mit 65 Jahren am Herzinfarkt verstorben. Und Es tut mir leid. er hatte schon mit 60 Jahren einen Herzinfarkt und dann eben mit 65 Jahren wieder einen Herzinfarkt und da ist er dran verstorben. Ist er an Herzinfarkt mit 65 verstorben? Okay, haben Sie auch Geschwister? Ja, ein Bruder, der ist 2 Jahre älter als ich, der hat auch hohen Blutdruck und vor einem Jahr hatte er einen Herzkatheter und da hat er so ein Röhrchen gekriegt. Ich glaube, das heißt Stent. Ja, Stent. Ja. Stent-Implantation. Okay, Frau Walter, gehen Sie regelmäßig zur Kontrolle beim Frauenarzt? Ja, nicht so ganz regelmäßig, so alle 3 Jahre vielleicht. Ich war jetzt seit 2 Jahren nicht mehr, wollte ich jetzt eigentlich in den nächsten Monaten mir wieder einen Termin geben lassen. Ja, das wäre super, weil Sie sollten eine Versorgeuntersuchung machen lassen. Machen Sie bitte das. Okay, Frau Walter, ich bin mit meinen Fragen fertig. Haben Sie Fragen oder wollen Sie etwas hinzufügen? Ja, ich möchte gerne wissen, was ich habe. Was ist das? Was kann das sein? Ja, ich verstehe Sie sehr. Aber eine genaue Diagnose stellen zu können, müssen wir noch ein paar Untersuchungen durchführen. Ja, Ich warum? werde Sie körperlich untersuchen, dann einige Blutabnahme und EKG und Elektrokardiografie und auch Ultraschalluntersuchung, Herzultraschalluntersuchung würde ich gern veranlassen. Am Ende der diese Untersuchungen können wir darüber wieder sprechen und Okay, ich können wir kann machen. Ihnen eine genaue Diagnose sagen, aber zurzeit das ist sehr früh. Okay, gut, können wir so machen. Haben Kollegen andere Fragen? Ich habe eine Frage. Ja. Sie sagten, dass Sie vor einer Woche unter eine ähnliche Beschwerde gelitten haben. Ja, vor ungefähr 2 Wochen war das. Ja, das war Zwei so. Wochen. aber nicht so stark wie heute. Also, was haben Sie dabei gemacht? Waren Sie zu Hause oder? Da war ich in der Arbeit, kurz vor der Mittagspause war das. Und da habe ich mich erstmal ganz ruhig hingesetzt und abgewartet. Ich war seitdem aber, muss ich auch ehrlich sagen, noch nicht beim Arzt. Ich habe dem Arzt das nicht berichtet. Danke. Ja. Ich denke, alle Fragen gestellt, nur Impfstatus nicht gefragt. Und ich denke, alles Fragen gestellt. Ja, ich habe eine Frage. Ja. Waren Sie in der letzten Zeit Ausland Im Ausland. oder haben Sie eine Reise eingesetzt? Ja, ich war in letzter Zeit, ich war im letzten Herbst, war ich für 2 Wochen in Marokko. Aber das war im letzten Herbst, also vor 6 Monaten. Haben Sie Beine Druckgefühl oder Schmerzen oder geschwollene Beine? Ja, manchmal sind die Beine abends schon etwas geschwollen. Aber morgen sind sie dann wieder deutlich dünner. Ich danke schön. Okay. Als das Geschäft können wir anfangen. Ja, gerne. Okay. Hallo, guten Tag, Herr Oberarzt. Namen. Haben Sie kurze Zeit für mich? Ich würde gerne eine neue Patientin Ihnen vorstellen. Habe ich. Ja, Frau Henelore Walter ist eine 55-jährige Patientin, die sich bei uns wegen seit 2 Stunden bestehender Druckgefühl, Dyspne und Schmerzen hinter dem Sternum, Retrosternale Schmerzen, ja. retrosternal Schmerzen vorstellte. Ja. Sie berichtete, dass die Beschwerden nach dem Essen plötzlich aufgetreten seien. Ja. Beim Frühstück aber Ja, beim nicht während des nach Frühstücks. dem beim Während des Frühstück. Frühstücks. Ja. Und zudem teilte sie mit, dass vor ungefähr 2 Wochen sie ähnliche Beschwerden gehabt habe. Okay. Dagegen nehme sie eine Spray probiert und diese Medikamente hat ihr etwas ein bisschen geholfen. Ja, sie hat einen Spray von ihrem Ehemann ausprobiert, Ja, richtig, von den sie Ehemann in ausprobiert. den Mund gesprüht hat oder sublingual verabreicht hat mit einer leichten Besserung. Ja. Okay. Der Patienten zufolge seien die folgenden Begleitsymptomen aufgefallen. Ja. Ja, Vertigo und Nausea und einmalige Vomitus. Okay. Hat die Patientin über Palpitationen geklagt? Ja. Sie klagte über auch Ja. Arrhythmie und sie hat gefühlt, dass ihr Herz ein bisschen unregelmäßig schlägt. Okay. Die Frage nach Sodbrennen. Haben Sie die Vitalparameter kontrolliert? Ja, ich habe die alle Vital Parameter kontrolliert. Ja. Gibt es sonst Auffälligkeiten bei der Patientin in der Risikokonstellation? Ja, ich denke, dass sie hat ein bisschen Risiko. Konstellation. Sie hat sehr große Familienanamnesen. Eine positive Familienanamnese. Ja, positive Familienanamnese, und sie ist Adipositas. Sie hat Adipositas und hat arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus und auch Hypercholesterinämie. Okay. Ja, sie hat viele Prädisposen und Risikofaktoren. Ja, okay. Und raucht die Patientin? Ja, auch das ist auch eine Prädisposenfaktor. Sie raucht seit 25 Jahren halbe Packung Zigaretten täglich, entspritzt 12,5 Päckchen. Okay. Und sie trinke einmal, aber in einer Woche ein Glas Wein. Okay. Gibt es eine familiäre Vorgeschichte? Ja, ihr Vater ist mit 65 an Koroner Herzinfarkt verstorben, Myokardinfarkt, ja. Myokardinfarkt verstorben, Ja. und ihre Mutter leidet an Diabetes mellitus und Rheumatoid Arthritis. Okay, Und gut. auch ihr Bruder leidet an koroner Herz-Arterien-Krankheit. Er würde eine Stent-Implantation durchgeführt worden. Ja, bei ihm ist vor 2 Jahren ein oder vor einem Jahr eine Stentung. Bekommen, ja. Okay. Ist die Patientin operiert worden in ihrem Leben? Ja, als Kind, als sie Kind war, ist sie wegen Appendizitis operiert worden. Das Und Kind erfolgte eine Appendektomie. Ja? ja, Gibt es noch weitere Operationen? vor 6 Jahren ist sie wegen Cholelithiasis operiert worden. Cholezystektomiert worden. Ja? Cholezystektomiert worden, ja. Cholezystektomie vor 6 Jahren wegen Cholelithiasis. Okay. Ja, was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Akut-Koronarsyndrom hin. Aber differenziell diagnostisch kommen Herzinsuffizienz, pulmonär Embolie ja in Betracht. Ja. Wir müssen auch diese Krankheiten ausschließen. Können auch epigastrische oder gastrointestinale Differentialdiagnosen noch Ja, mit gemacht werden. sie hat drückende Gefühl Oberbauch, aber dagegen spricht, hat sie keine Magenprobleme oder Regurgitation Ist der oder Vorgesetzte hat sie ja nichts gespürt. ja, Ja. Pyrosis. Deswegen, das ist eine Okay, also die denke, die auch die Differentialdiagnose ist sicherlich mehr so, wie Sie sie geschildert haben, aber man sollte zumindest auch akute Oberbauchsymptomatik ausschließen. Aber primär glaube ich auch, eine kardiale Ursache sollte primär ausgeschlossen werden, weil das für die Patientin sicherlich auch vital bedrohlich sein kann. Ja, sie hat momentan Arrhythmie Ja, sie hat Arrhythmie und und sie haben die Vitalparameter Blutgefühl. gleich kontrolliert, sehr gut. Wir müssen jetzt schauen, so ein bisschen spricht eventuell was zumindest für eine Koronarherzerkrankung. Sie ist leicht nitropositiv, schildert sie das wohl. Sie hat wohl wahrscheinlich ein Nitrospray bekommen. Wir wissen nicht genau das Präparat. Das hat sie leider wohl nicht mitgebracht vom Ehemann, sondern nur zu Hause genommen. Das spricht dafür, man muss jetzt schauen, was die Arrhythmien machen, aber da wird sie jetzt ja überwacht am Monitor und ich Sie leiten jetzt die Primärdiagnostik ein, Akutlabor mit den dementsprechenden Parametern. Und ich denke, sie muss auf unsere Überwachungsstation, auf alle Fälle. Richtig. Wir müssen Intensivstation überwachen. Ich finde, das haben Sie sehr systematisch, sehr ruhig gemacht, und haben sich auch gut Zeit gelassen, das alles zu machen. Es ist jetzt erstmal nicht schlimm, wenn die Impfungen jetzt nicht aufgeführt wurden, aber die anderen Fragen, denke ich, haben Sie gut abgedeckt. Und denken Sie dran, nur in der Umsetzung auch, dass Sie dann eben so Begriffe wie Brustbeinschmerz oder hinter dem Brustbein dann eben retrosternaler Schmerz erwähnen, gegenüber jetzt dem Oberarzt oder die Gallenblasen-OP als Cholezystektomie. Ja? Aber die anderen Begriffe, denke ich, haben Sie sehr gut erwähnt und auch gebracht. Das fand ich sehr gut. Aus meiner Sicht denke ich, war das gut? Wann haben Sie denn Prüfung? 15. Juni. Ja, dann bestehen jetzt ja noch einige Tage Zeit, um vielleicht noch mal an die Fachausdrücke zu denken, dass Sie sich die einfach in der Zeit, Sie werden dann mehr Zeit haben, sich auf dieses Oberarztgespräch vorzubereiten. Das war jetzt heute Abend ja sehr kurz, aber würde ich gleich immer hinschreiben: Gallenblasen-OP dahinter, mal den Cholezystektomie, ja, oder Appendektomie. Und gar nicht so umständlich umschreiben in der Kindheit wegen Appendizitis, Appendektomie, sondern dann reicht es, glaube ich, den Appendektom ist gehen, zu oder? sagen, als Kind erfolgte eine Appendektomie, ja, mit komplikationslosem Verlauf vielleicht zu sagen. Das reicht aus, und dann haben Sie das Wesentliche erwähnt. Ne? Sie Denke. haben schon gesagt, Zustand nach im Alter von 8 Jahren eine Appendektomie. Sie haben Ne? Im Alter von 8 Jahren erfolgte eine Appendektomie und vor 6 Jahren erfolgte eine Cholezystektomie wegen Cholelithiasis. Dann sind diese beiden Felder schon mal abgedeckt. Was Sie sehe ich jetzt gerade, was Sie eventuell noch erwähnen sollten. Es besteht bei der Patientin auch eine diabetische Retinopathie und Zustand nach zweimaliger Laserung. Ne? Es ist zwar jetzt für diese Hauptdiagnose, und wir sind ja Richtung kardialer Diagnose, jetzt nicht erstmal so ganz erheblich, aber wenn der Oberarzt eine genaue Schilderung erwähnen möchte oder möchte, sollten Sie das auch möglichst erwähnen. Ne?